Paris am 10. August 1792. Der von den Jakobinern aufgehetzte Pöbel stürmt aus den Vorstädten auf die Tuilerien los, das Schloss des Königs. Der 23-jährige Napoleon Bonaparte, seit einem Monat Hauptmann der französischen Armee, hört den Lärm und die wilden Gesänge in seiner Wohnung an der nahegelegenen Place de Victoire. Er läuft zum Schloss und wird Augenzeuge eines blutigen Gemetzels. Sie gebärdeten sich wie die Wahnsinnigen, ohne jeden gesunden Menschenverstand. Sie waren mit Äxten und Piken bewaffnet, mit Spießen und Stöcken, manche auch mit Degen und Gewehren. In der Rue de Petitchamps kam mir eine Horde abscheulicher Kerle entgegen, die einen aufgespießten Kopf vor sich hertrugen. Als sie mich sahen, ich war anständig gekleidet und sah nicht aus wie ein Jakobiner, umzingelten sie mich und zwangen mich, es lebe die Republik zu rufen. Von den Tuilerien hörte ich Schüsse. Die Schweizer Garde des Königs versuchte, ihn zu verteidigen, aber er befahl ihnen, nicht weiter zu schießen. Er wolle nicht auf sein eigenes Volk schießen lassen. Das Ergebnis war, dass jeder der Schweizer Soldaten von der wilden Menge getötet und zerhackt wurde. Sie waren blutrünstig und bluttrunken. Im Garten der Tuilerien sah ich Frauen, die sich an den Leichen der Schweizer Soldaten zu den letzten Unanständigkeiten hinreißen ließen. Das Schlimmste für mich war, dass Zivilisten sich an Soldaten vergreifen. Ich verstehe nicht, warum dieser gekrönte Stümper nicht auf den Pöbel schießen ließ. Was für ein Schlappschwanz! Dieses Erlebnis wird er nie vergessen. Für ihn sind Menschenansammlungen nur eine vernunftlose, bedrohliche Masse, angesichts derer es nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder diszipliniere ich die Masse zur Armee, das heißt zu willenloser Uniformität. Oder ich stehe der Anarchie gegenüber, die mich verschlingt, wenn ich sie nicht mit Kanonen niederschlage. Nur wer mit dem Stiefel regiert, behält die Macht. Mit diesem Motto besiegt er ein Jahr später die aufständische Stadt Toulon, die sich mit den Engländern verbündet hatte. Für seinen militärischen Erfolg wird der 24-Jährige zum General befördert. An den Mut des jungen Mannes erinnern sich 1795 auch jene fünf Herren, die nach dem Ende der Revolution in Paris regieren, das sogenannte Direktorium. Ihr habt auch schon gehört, dass in den Vorstädten ein neuer Aufstand geplant wird. Ja, diesmal von den Rechten. Die Royalisten stecken dahinter, wollen die Wahlen verhindern. Natürlich, für die sind wir doch alle Königsmörder. Wir bräuchten einen wirklich schneidigen Kommandeur, der nicht lange fackelt. Aber ihr selbst seid doch der oberste General? Ach ja, mein Lieber. Man muss doch auch delegieren können. Mit solcher Arbeit möchte ich meine Hände nicht beschmutzen. Ich denke da eher an diesen kleinen General aus Korsika, der Toulon erobert hat. Ihr meint Bonaparte? Den mit den struppigen Haaren? Ja. Ja, der hat genug Mumm in die Knochen. Und er kann uns nicht gefährlich werden. Der Mensch spricht ja nicht mal richtig Französisch. Eine folgenreiche Fehleinschätzung. Der junge General wird schon 4 Jahre später Regierungschef. Erster Konsul, wie er sich nennt. Doch zunächst erfüllt er die Wünsche des Direktoriums. Er lässt Artillerie anfahren und postiert an allen strategisch wichtigen Punkten Kanonen. Die Aufständischen rücken an, wütend über die ungerechten neuen Wahlbestimmungen, nach denen mindestens 2/3 des neuen Parlaments von Abgeordneten des alten Nationalkonvents gestellt werden sollen. Zu ihrer Unterstützung haben sie die Nationalgarde angeworben, die vorne wegmarschiert. Sie können sich nicht vorstellen, dass ein Teil der Armee auf einen anderen schießt. Doch genau das geschieht. Napoleon lässt sie niederkartätschen. Was Ludwig XVI. Nicht geschehen lassen wollte, dass nämlich Franzosen auf Franzosen schießen, ist für den jungen General Bonaparte kein Problem. Ihr müsst zugeben, Bonaparte hat uns vor dem Untergang gerettet. Natürlich müssen wir ihn belohnen. Was schlagt ihr vor? Brigadegeneral. Ist er bereits. Na, dann vielleicht Divisionsgeneral. Das ist das Mindeste. Er hat uns schließlich nicht aus Überzeugung gerettet. Wenn die Aufständischen ihn engagiert hätten, dann hätte er uns in die Luft gejagt. Aber er ist doch ein Mann der Republik. Er ist niemandes Mann. Ihm geht es ausschließlich um sich selbst. Also hören Sie mal, das ist doch... Ihr werdet noch an mich denken. Tatsächlich nutzt er jede Gelegenheit, um sich in Positur zu werfen. Doch das gilt nur für den General. Der Zivilist Bonaparte fürchtet Unruheherde und fühlt sich in Menschenansammlungen höchst unwohl. Körperliche Nähe ist ihm ein Greuel. Seine Kameraden im Feld und seine Generäle werden das später immer respektieren. Aber die Abgeordneten des Konvents, wo er in einem Putsch die Regierungsgewalt an sich reißen will, wissen es nicht. Am 9. November 1799 betritt er die Versammlung. Die hohen Politiker Sieyès, Fouché und Talleyrand haben ihn zum Umsturz ermutigt und ihm ihre Unterstützung versprochen. Doch seine Rede vor den Abgeordneten ist stockend und schlecht, es kommt zu Tumulten. So mutig Bonaparte auf dem Schlachtfeld ist, vor Krawallen hat er einfach Angst. Unfähig, der feindlichen Versammlung die Stirn zu bieten, wird er bald von allen Seiten handgreiflich bedrängt. Das bringt ihn völlig aus der Fassung, er fällt in Ohnmacht. Sein Bruder Lucien lässt ihn wegtragen und ruft die schon vorsorglich in Alarmbereitschaft versetzten Grenadiere in den Saal. Die Abgeordneten fliehen in alle Richtungen. Das vorbereitete Bulletin wird verlesen, der Staatsstreich ist geglückt. Napoleon Bonaparte ist erster Konsul der Republik. Ein Titel, der für ihn geschaffen wurde und später in einer Volksabstimmung bestätigt werden wird. Der zweite und der dritte Konsul, die es laut Verfassung auch noch gibt, merken schnell, dass sie reine Marionetten sind. Napoleon reißt alles an sich, voll von rastloser Energie. Er arbeitet buchstäblich überall, zu Hause, auf den Feldzügen, in der Kutsche, bei Tag und bei Nacht. Die Legende, er brauche nur 4 Stunden Schlaf pro Nacht, ist keine Legende, sie ist wahr. Seine Mutter mahnt ihn, er werde sich ruinieren. Madame Mère, es genügt nicht, in die Tuilerien einzuziehen, man muss auch drin bleiben. Sein Innenminister mahnt ihn. Sire, ich mache mir Sorgen um Ihre Gesundheit, Sie arbeiten zu viel. Die Arbeit ist mir nötig wie die Luft zum Atmen. Ich weiß, wann meine Beine den Dienst versagen. Ich weiß, wann meine Augen im Dunkeln versagen. Aber die Grenzen meiner Arbeitsfähigkeit kenne ich nicht. Sein Sekretär mahnt ihn. Sire, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Ihr Arbeitspensum ist übermenschlich. Solche Strapazen hält kein normaler Mensch durch. Lieber Bourrienne, vergessen Sie nicht, dass die Welt in 6 Tagen geschaffen wurde. Ich will ja nur ein neues Frankreich schaffen. Seine Energie wirkt inspirierend auf das ganze Volk. Nach den Wirren der Revolutionskriege ist die Bereitschaft zum Wiederaufbau groß. Und Napoleon Bonaparte gelingt es der Nation, den Glauben an sich selbst wiederzugeben. Er hat es schon geschafft, die Armee an ihre Unbesiegbarkeit glauben zu lassen. Nun begeistert er auch die Zivilbevölkerung für sich. Das Fundament ist die Sanierung der Staatsfinanzen. Als Napoleon die Regierung übernahm, hatte Frankreich fast 500 Millionen Goldfranc Staatsschulden, eine geradezu unvorstellbar große Summe. Der erste Konsul führt zunächst eine Steuerreform ein, die den Besitz unabhängig vom Stand gleichermaßen besteuert und genauso wichtig eine scharfe Kontrolle der Abgaben. Gleichzeitig gründet er die Bank von Frankreich, deren wichtigste Aufgabe es ist, staatliche Renten an Beamte und Soldaten pünktlich und bar, nicht wie bisher in dubiosen Wechseln auszuzahlen. Das schafft natürlich Vertrauen in die neue Regierung. Alle packen mit an und empfinden eine fast religiöse Verehrung für den Mann, der die Ordnung wiederherstellen wird. Schon 3 Jahre später gibt es Vollbeschäftigung, stabile Preise und eine ausgeglichene Handelsbilanz. Ein frühes Wirtschaftswunder. Daneben lässt der erste Konsul ein neues Grundgesetz erarbeiten, das zum fortschrittlichsten seiner Zeit wird, den Code Civil, auch Code Napoleon genannt. Er verwirklicht in vielen Bereichen die Gleichheit der Bürger. Kameraden und Offiziere, in Zukunft stehen dem Tüchtigen alle militärischen Ränge bis zum Generalsrang offen. Bravo! Jeder Bürgerliche kann in der Armee Karriere machen, nach der Devise dem Talente freie Bahn. Bravo! Nicht mehr der Adel, sondern die eigenen Verdienste machen jetzt den Offizier. Das gilt auch für das zivile Leben. Der Orden der Ehrenlegion wird geschaffen, mit dem jeder Franzose gleich welchen Standes und welcher Ausbildung wegen besonderer Verdienste geehrt werden kann. Dazu Napoleon? Orden sind Kinderspielzeug. Aber mit Kinderspielzeug lockt man die Männer. Die allgemeine Schulpflicht wird eingeführt. Die Juden werden den anderen Bürgern gleichgestellt. Tüchtigen Bürgerlichen stehen nun alle Posten offen, die früher nur an Adelige vergeben worden waren. Die Liberalen Europas bewunderten den Code Civil. Doch Napoleon hat ihn aus reiner Berechnung geschaffen, nicht aus humaner Gesinnung. Sein Menschenbild war schon immer das eines Zynikers. Sein kalkulierendes Verhalten gegenüber der katholischen Kirche zeigt das bereits früh. Aber siehe, ein Konkordat mit dem Papst verrät doch alle Ideale der Revolution. Und jetzt wollt ihr eine Messe in Notre Dame lesen lassen, um den Bund mit der alten Kirche zu feiern. Das erinnert doch genau an die Zeit der Bourbonen. Die Antiklerikalen werden toben. Ja, lasst sie toben, Bassano. Wie sollen wir denn sonst den neuen Staat festigen? In jeder Gesellschaft sind die Reichtümer höchst ungleich verteilt. Wie will man das auf Dauer rechtfertigen? Das bringt nur die Religion fertig. Die lehrt, dass es auf dieser Welt Arme und Reiche geben muss und dass dann später in der Ewigkeit die Karten neu gemischt werden. Das festigt die guten Sitten. Insgeheim verachtet er das Volk. Doch seine Erfolge als erster Konsul sind so eindrucksvoll, dass ihn die Presse und die Dichter als Friedensstifter und Menschheitsbeglücker geradezu feiern. Freilich eine scharfe Pressezensur sorgt auch dafür, dass nichts Unliebsames verbreitet wird. Frankreichs Geheimpolizei ist gefürchtet. Der amerikanische Botschafter wagt einmal Kritik. Darf ich meiner Bestürzung darüber Ausdruck verleihen, dass ausgerechnet Monsieur Fouché zum Polizeiminister berufen wurde? Ein Mann, der während der Revolution blutige Massaker beging, den man damals den Schlechter von Lyon nannte. Ach, wissen Sie, ich interessiere mich nicht für den Charakter eines Menschen. Ich verlange nur, dass er mir gute Dienste leistet. Irgendwann während der Zeit des Konsulats muss der Machtwahn von ihm Besitz ergriffen haben. Das erste Anzeichen dafür ist die Ermordung des Herzogs von Enghien im Jahr 1804. Napoleon befiehlt sie in einer Kabinettssitzung. Siehe, die Geheimpolizei hat eine royalistische Untergrundorganisation entdeckt. Die Täter sind bereits verhaftet. Irgendein Bekannter dabei? Nein, nein, alles kleine Gauner. Einer der Verhafteten gab allerdings zu Protokoll, ein Prinz aus dem Hause Bourbon sei ihr Anführer. Ein Prinz? Welcher? Das konnte der Delinquent nicht mehr sagen. Er verstarb leider vorher. Wer käme da in Frage? Prinzen aus dem Hause Bourbon gibt es Dutzende und alle sind natürlich im Exil, in England und Italien. Das heißt, einer wohnt ganz in der Nähe. Wer? Raus damit. Louis de Bourbon, der Herzog von Enghien. Er lebt in Baden, im Städtchen Ettenheim, nur wenige Kilometer von der französischen Grenze entfernt. Der ist es. Den holen wir uns. Aber Sire, wir haben keinerlei Beweise. Soweit ich weiß, interessiert sich der junge Mann nur für seine Frau, in die er unsterblich verliebt ist. Alles nur Tarnung. Verhaften und hinrichten. Sire, das ist schlimmer als ein Verbrechen. Das ist eine Dummheit. Es geschieht trotzdem. Französische Dragoner entführen den jungen Mann mitten in der Nacht und schleppen ihn über die Grenze. In einer Kaserne in Vincennes bei Paris wird er noch am selben Tag erschossen, ohne dass man ihm auch nur priesterlichen Beistand gewährt hätte. Später, im Exil auf St. Helena, als Napoleon von englischen Soldaten bewacht nichts anderes tun kann, als seine Memoiren zu diktieren, hätte er Gelegenheit gehabt, diesen unrühmlichen Mord zu bedauern. Stattdessen schiebt er die Schuld daran seinem Außenminister zu. Der eigentliche Urheber der Tat war Talleyrand, der mich im Ministerrat auf die Gefahr aufmerksam machte, die darin lag, dass 3 Meilen von unserer Grenze ein Prinz lebte, der an der Spitze einer wühlenden Partei stünde. Ich habe niemals einen Mord begangen. Ebenso brutal verhielt er sich gegenüber dem Anführer der schwarzen Sklaven auf Santo Domingo, Toussaint Louverture. In einem Aufstand hat die Sklaven das französische Militär besiegt. Bonaparte lädt ihn daraufhin zu politischen Verhandlungen nach Paris ein. Er sichert ihm freies Geleit zu und Toussaint Louverture glaubt ihm. Kaum ist der Gast in Paris angekommen, wird er in den Kerker geworfen. Sagen Sie, Leclerc, wie hat der Mensch es eigentlich fertiggebracht, unsere Truppen zu besiegen? Seine Leute haben beim Anmarsch die Marseillaise gesungen. Das hat unsere Männer natürlich irritiert. Es steckt immer noch der Geist von 1792 in ihnen, wo sie selbst unter den Klängen dieses Liedes ausgezogen sind, um Europa von der Fürstenherrschaft zu befreien und die Gedanken der Brüderlichkeit zu verbreiten. Was redet ihr da für einen sentimentalen Unsinn, Leclerc? Toussaint Louverture stirbt nach 12 Monaten im Kerker an Lungenentzündung. Freilich nur ein kleines Detail im Leben des Napoleon Bonaparte, so klein, dass es von den meisten Historikern gar nicht erwähnt wird. Bonaparte hat inzwischen viel Größeres im Sinn als die Unterwerfung Santo Domingos. 2. Dezember 1804. Napoleon, von nun an nennt er sich nur noch Napoleon, lässt sich in der Kathedrale von Notre-Dame zum Kaiser krönen. Das heißt, er nimmt dem Papst die Krone ab und setzt sie sich eigenhändig aufs Haupt. Er will alles selber machen. Anschließend krönt er seine Gattin Josephine. Papst Pius VII. Darf gerade noch den Segen sprechen. Pikanterweise ist er jetzt Kaiser der Republik Frankreich. Der Titel König hätte unliebsame Erinnerungen an die Zeit vor 1789 geweckt. Die Bezeichnung Kaiser lässt aber an die römische Tradition denken, auf die sich Napoleon so gerne beruft. Außerdem erinnert sie an Karl den Großen und sein europäisches Reich. Aus diesem Grund wählt Napoleon auch das Symbol der Merowinger als Wappentier, die Biene. In den Tuilerien müssen alle Vorhänge und Sitzbezüge mit der Lilie der Bourbonen abgenommen werden. Stattdessen hält die Biene Einzug. Ihm selbst dient der Pomp nur als Staffage. Ein Thron ist nur ein mit Samt bezogener Stuhl. Seidene Kniehosen verbessern vielleicht die Sitten. Aber regieren kann man nur mit Stiefel und Sporen. Das tut er nun auch. Der erste Feind, den er ins Auge fasst, ist England. Er glaubt, mit schnellen Flachbooten über den Ärmelkanal setzen zu können. Der Londoner Pöbel, so meint er, würde ihm zu Füßen liegen. Stattdessen aber besiegt der englische Admiral Nelson die französische Flotte im Oktober 1805 in der Seeschlacht von Trafalgar. Der französische Admiral Villeneuve nimmt sich die Niederlage so zu Herzen, dass er Selbstmord begeht. Das kommt Napoleon sehr zu Pass, denn es sieht wie ein Schuldeingeständnis aus. Villeneuve war ein Mann ohne Ehre. Hätte er ein bisschen Blut in den Adern gehabt, wäre das nicht passiert. Aber was ist schon Trafalgar? Stürme haben uns ein paar Schiffe verlieren lassen, die sich unvorsichtigerweise in einen Kampf eingelassen hatten. So unbedeutend ist die Sache freilich nicht. England hat dadurch die endgültige Herrschaft zur See gewonnen. Napoleon bleibt nur die Machtausdehnung zu Lande. Er beginnt sie mit einem überragenden Sieg in der Schlacht von Austerlitz in Mähren. Die Dreikaiserschlacht wird sie genannt, weil auch der russische Zar und der Kaiser von Österreich daran teilnehmen, am Jahrestag der Kaiserkrönung Napoleons, am 2. Dezember 1805. 75.000 Franzosen kämpfen gegen ein Heer von 90.000 Russen und Österreichern. Den ganzen Tag herrscht strahlendes Wetter, sodass die sprichwörtliche Sonne von Austerlitz in Paris zu einem geflügelten Wort wird. Napoleons Beliebtheit bei seinen Soldaten steigt noch einmal gewaltig an. Dass sie ihn so verehren, liegt jedoch nicht nur an seiner Tapferkeit in der Schlacht, sondern auch an psychologischen Tricks, die er perfekt beherrscht. Für jede Parade bereitet er sich genau vor, prägt sich die Namen und die Laufbahn jener ein, die in der ersten Reihe stehen. Später spielt er seine Rolle brillant. Habt Acht! Sag mal, ich kenne dich doch, du warst doch in Jena mit dabei. Mon General. Warum bist du noch nicht befördert worden? Und du... Bist du nicht Boileau, der die Kanone gerettet hat, damals in Ägypten? Ja. Eine tolle Sache war das. Ach, und der alte Paschkrü. Nein, warte. Pischkrü, Majestät. Natürlich, wie konnte ich das vergessen? Pischkrü, warum bist du noch nicht in Rente? Willst die Garde nicht verlassen, was? Die braven Soldaten sind zutiefst gerührt, dass der Kaiser sie wiedererkennt. Und sie geloben doppelte Tapferkeit bei der nächsten Schlacht. Austerlitz wird zum Inbegriff der Verehrung der Armee für ihren strahlenden Kaiser. Auch die Militärhistoriker begeisterten sich immer wieder an der Schlacht von Austerlitz, die vor allem auf zwei Prinzipien beruhte: einen einzigen Entscheidungsschlag zu führen und den Feind an Wendigkeit und Schnelligkeit zu übertrumpfen. Der Preuße Clausewitz ging so weit zu behaupten: Der Krieg hat mit Napoleon eine ganz andere Natur angenommen. Oder vielmehr, er hat sich seiner wahren Natur, der absoluten Vollkommenheit, angenähert. Der englische Premier William Pitt seufzte: Auch England ist bei Austerlitz geschlagen worden. Napoleon nutzt die Stimmung für eine seiner prägnanten Ansprachen. Soldaten! Als das französische Volk mir die Kaiserkrone aufs Haupt setzte, da habe ich auf euch vertraut. Denn ihr verleiht der Krone den Wert. Wer in Zukunft sagt, ich bin in Austerlitz dabei gewesen, von dem weiß man, er ist ein tapferer Kerl. Aber wir bleiben nicht stehen. Die russische Armee wird uns noch ganz anders kennenlernen. Oh! Oh! Am 24. Juni 1812 ist es soweit. Die Grande Armee überschreitet die Memel, den russischen Grenzfluss, allen Warnungen zum Trotz. Sire, auch wenn Eure Majestät bis Moskau gelangen, Zar Alexander wird nicht aufgeben. Er wird sich nach Osten zurückziehen und abwarten, bis die Franzosen in den russischen Weiten alle Kräfte verausgaben. Napoleon will seinem Botschafter nicht glauben. In der Schlacht von Borodino am 7. September 1812 besiegt er zwar die Russen, die lieber einen geordneten Rückzug antreten, als sich hinmetzeln zu lassen. Doch der Sieg ist unheimlich. Die Grande Armee trifft keinen einzigen russischen Soldaten mehr auf ihrem Zug nach Moskau. Ein gespenstisches Schweigen liegt über dem Land. Napoleon ist wie ein reißender Strom, den wir nicht bändigen können. Lasst ihn voranstürmen. Moskau ist der Ort, an dem er versickern wird. Das prophezeit der russische General Kutusow am Abend der Schlacht von Borodino. Und er soll Recht behalten. Als die Grande Armee sich gerade in Moskau niedergelassen hat, wird die Stadt in Brand gesteckt. Der Militärgouverneur Roptopchin hatte die Brandstiftung befohlen. Die Holzhäuser brennen wie Zunder. Was bleibt, ist eine Geisterstadt. Die 500.000 Mann starke Armee kann sich nicht verpflegen. Der Winter steht vor der Tür. Napoleon schickt Kuriere an den Zaren. Was schreibt er denn, unser französischer Gast? Fühlt er sich wohl im Kreml? An den Zaren von Russland. Geehrter Herr Bruder. Ach, dieser Emporkömmling. Was fällt ihm ein? Geehrter Herr Bruder, mein Ohr wird für Friedensverhandlungen niemals taub sein. Ich werde immer der Gleiche sein. Ja, das glaube ich auch. Deswegen werden wir ihm auch gar nicht antworten. Die Zeit verstreicht. Das große Heer hungert, die Nachschubwege sind unterbrochen und Paris ist weit. Napoleon, immer noch ohne ein Friedensangebot des Zaren, befiehlt schließlich den Rückzug, viel zu spät. Am 12. Oktober 1812 setzt sich das Heer in Bewegung. Da schlägt der russische Winter zu. Von den 500.000 Mann, die im Juni in Russland einmarschiert waren, werden nur 100.000 überleben. Die Soldaten der ruhmreichen Armee erfrieren, verhungern, erliegen ihren Verwundungen. Allein der Übergang über die Beresina vom 26. bis zum 28. November kostet 50.000 Menschen das Leben. Vor den nachdringenden Russen wollen alle auf einmal über den Fluss. Panik entsteht. Die Eisdecke bricht. Später auch die Behelfsbrücken. Der Gouverneur von Minsk lässt 24.000 Leichen verbrennen. Jene Soldaten, die nicht ertrunken, sondern von den Russen erschlagen worden waren. Da hatte Napoleon seine Armee aber schon im Stich gelassen und war in fliegender Hast nach Paris zurückgereist, wo er am 18. Dezember eintrifft. Tags darauf meldet der Moniteur: Der Kaiser ist wohlbehalten in Paris angekommen. Die Gesundheit seiner Majestät ist nie besser gewesen. Schon am 20. Dezember lässt Napoleon den General Berthier kommen und fragt, wie viel Mann die Armee denn stellen könne. Die Antwort war: Sire, die Armee gibt es nicht mehr. Napoleon lässt das nicht gelten. Mit einer Schar rasch ausgehobener, viel zu junger Burschen zieht er im April des nächsten Jahres nach Deutschland, um ein vereintes preußisch-russisches Heer zu schlagen. Der Erfolg bleibt jedoch aus. Nach den Scharmützeln von Lützen und Bautzen ziehen sich die Alliierten einfach zurück. Am 26. Juni trifft Napoleon den Unterhändler Fürst Metternich in Dresden. Ihr Gespräch, von zahlreichen Augenzeugen belauscht, gehört zu den berühmtesten Dialogen der Weltgeschichte. Sire, Europa verlangt nach Frieden. Ziehen Sie sich in die französischen Grenzen zurück. Heute können Sie noch Frieden haben. Morgen ist es zu spät. Sie drohen mir. Sie wollen Krieg. Sie sollen ihn haben. Ich trete keine Handbreit Boden ab. Eure Herrscher, die auf dem Thron geboren sind, können sich 20-mal schlagen lassen und doch immer wiederkehren. Ich kann das nicht. Meine Herrschaft hört an dem Tag auf, an dem ich nicht mehr gefürchtet werde. Ich habe einen Fehler begangen in Russland. Ich kann nur Menschen besiegen, aber nicht die Elemente. Es war die Kälte. In einer Nacht habe ich 30.000 Pferde verloren. Aber jetzt habe ich eine neue Armee. Ich habe Ihre Soldaten gesehen. Es sind Kinder. Und wenn diese zarte Blüte dahingerafft sein wird, was dann? Sie sind kein Soldat, Mann. Ich bin im Felde aufgewachsen und ich weiß, was der Krieg verlangt. Ich verliere nicht. Und wenn mich das 1 Million Soldaten kostet. Wir sollten Fenster und Türen öffnen, damit ganz Europa ihre Worte hört. Europa hat es gehört. Und doch müssen noch zwei große Schlachten, Leipzig und Waterloo, geschlagen werden, bevor der Kaiser endgültig zur Abdankung gezwungen werden kann. An Bord des englischen Schiffes Bellerophon wird er auf die Insel St. Helena gebracht und streng bewacht. Die Engländer gebrauchen die Anrede General, seine französische Gefolgschaft redet ihn mit Majestät an. 6 Jahre bleiben ihm noch, um seine Memoiren zu schreiben und Bilanz zu ziehen. Er war der Einzige unter den großen Diktatoren, der an seinem Lebensende einen Teil seiner Schuld abtragen musste. Er ist auch der Einzige, der Züge geistiger Größe besaß. Es muss für ihn furchtbar gewesen sein, auf St. Helena inmitten lauter unbedeutender Gestalten, die nur auf seinen Tod lauerten. Dennoch enttäuscht es, bei einem Manne seines Formats in den Memoiren immer wieder lesen zu müssen, dass er, Napoleon, nicht schuld gewesen sei an seinen Niederlagen. Das einzig Erträgliche an St. Helena sind die Sonnenuntergänge. Wisst ihr, was Tacitus schreibt? Am äußersten Rande der Erde hört man das Getöse der untergehenden Sonne. Hübsch, nicht? Sehr hübsch, Majestät. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Im Juni 1812, Majestät. Ah, ja, ja. Also, schreiben Sie. Ich wollte den Krieg mit Russland gar nicht, aber der russische Botschafter Kurakin übergab uns eine drohende Note. Drohende Note. Ich war zu der Zeit nicht in Paris und Bassano und Champigny waren leider mittelmäßige Minister. Minister. Sie überredeten mich, es läge eine Kriegserklärung in der Note und so entschloss ich mich aufzubrechen. Es war ein Fehler von mir, Murat den Oberbefehl zu übertragen. Er war der unfähigste von allen, der feigste von allen. Ich hatte ihm doch eigens befohlen, nur in kleinen Tagesmärschen voranzuziehen. War genauso dumm wie dieser kleine Ordonnanzoffizier Grouchy, der in Waterloo den Befehl gab, die Grenadiere zu Pferd vorzuschieben. Selbst mit 20.000 Mann weniger hätte man die Schlacht noch gewinnen können. Es ist ja nicht um meinetwillen. Es ist wegen des unglücklichen Frankreich. Mich trifft keine Schuld. Das Schicksal hat es so gewollt. Das Schicksal hat ja auch schon 1415 bei Arsincourt den Engländern den Sieg geschenkt. Armes Frankreich. Ausgerechnet von den Engländern geschlagen zu werden. Wo waren wir stehen geblieben?